Luft in die Welt, bin ein Schuft und ich liebe diesen Duft meiner Macht, denn die Macht bin zur Königin der Nacht. Schlaf ich kaum, denn im Traum muss ich einen Penis kaufen. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Wer sich umdreht oder lacht, Schaukelstuhl auf der Veranda. Heute back ich, morgen Bagdad und dann die ganze Welt. Ich ganz allein kann entscheiden, wer mir die Füße küsst. Ich kann nur sagen, nicht leiden, weil er eine Friseuse ist. So, genau. Jetzt ist Schluss, ja. Schluss im Bus. Aus die Maus im weißen Haus. Ich muss raus, denn jetzt kommt so eine Schwarte aus der Box. Kommt er nicht, aber ich find ihn trotzdem wieder. Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Wer sich umdreht oder lacht, Schaufelstuhl auf der Veranda. Heute back ich, morgen Bagdad. Und dann